Der Archivar von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 5: Die Wiedergeburt des Archivaren. Herrn F. waren die systematischen Probleme, die schließlich zu einer Verzögerung besagten Projekts geführt hatten, durchwegs keine Unbekannten. Natürlich wusste er um die wirtschaftliche Petrouille und politischen Turbulenzen, in der das Unternehmen derzeit steckte. Und auch waren ihm die verheerenden Konsequenzen, die eine drastische Reduktion des Personalkorpus und zeitgleichem Raubbau interner Ressourcen mit sich gebracht hatte, durchwegs geläufig. Selbstverständlich waren sie das. Wer war er denn? Letztendlich verstand er die Reformen der Archivverwaltung als Schnitt in das eigene Fleisch. Herr F. aber hatte entschieden, nicht in die Arbeit der Archivverwaltung sich einzumischen. Und er würde es auch jetzt nicht tun. Starker, wusste er, ist nicht mehr als eine Schachfigur, eine Marionette in dem schlechten Theater jener Personen, deren grob fahrlässige Handlungen eigentlich ursächlich für diese Misere an unglücklichen Entscheidungen waren, doch in unantastbarer Höhe und goldener Rüstung saßen, zu laben sich beständig an den reichen Schätzen des Archivs. Trotzdem, er verspürte so etwas wie Mitgefühl mit dem Jungen, der gesandt von jenen, die Verantwortung zu übernehmen, sich weigerten, war sein Entschluss endgültig. Und doch, jener Junge dort zu seinen Füßen, so fern seiner hohen, doch nichtigen Etage, so fern der ihm wohlgesinnten Anhänger und Speichellecker, und hier, so verloren jetzt stand in den Weiten des Archivs, beschieden war, nur zu blicken hinauf mit großen, hoffnungsvollen, doch verklärten Äuglein gen Herrn F., vermochte selbst ihn nicht vollständig kalt zu lassen. Es war naheliegend, dass die höheren Archivverwalter Starker angewiesen hatten, er möge mit dem Problem zu ihm, dem Archivaren, gehen. Die direkten Vorgesetzten jenes jungen Menschen konnten es ihm nicht verraten haben, wussten doch gerade erst die Foren vierter Instanz von seiner Existenz. Oder sollte er gar irren? Hatte etwa einer von ihnen geplaudert? Nein. Nein, das war nicht möglich. Eine jede Unterredung über oder gar mit dem Archivaren war schriftlich festzuhalten, vorab bei bevollmächtigter Stelle zu beantragen und hatte erst ein mehrstufiges Bewilligungsverfahren zu durchlaufen. Erst dann und nur dann, täte der oberste Rat der Ephoren schließlich ersucht werden, das Siegel des Wissens darunter zu setzen. Dem Ansuchenden war der Eid der Erkenntnis abzunehmen, die abverlangen ihm würde das Schweigen der Ewigkeit, so dass gewährt endlich werden könne die Audienz bei ihm, den Archivaren. Dass so etwas aber geschehen war, davon waren Herrn F. nichts bekannt. Jene mächtigen, trotzdem sterblichen Existenzen, die erhoben einst im Allmachtsstreben sich selbst in den Olymp, stellen seit jeher die oberste Instanz vor dem Archivaren. Und trotzdem sie haben mögen nur eine abstrakte Vorstellung von dem jungen Starker, täte ein solches Ansuchen ohne weiteres durchgewinkt werden. Dass ein solches Schreiben allerdings den langen, natürlich und beschwerlichen Weg dorthin und letztendlich auf deren hohes Schreibpult finden sollte, daran war Herr F. nun wirklich nicht gewillt zu glauben. Wie kam es also, fragte sich der alternde Hausmeister, dass dieser freche Jungspund, dieser verschreckte Tunichtgut von Archivverwalter hier, jene mitunter viele Monate in Anspruch nehmende Bewilligung vorzuweisen vermochte. Eine Bewilligung, die wohlgemerkt zahlreichen, viel erfahreneren Kollegen, nicht zu vergessen Mitgliedern des Ephorats selbst, schon abgelehnt worden waren. Ja, dass dieser Lausbube von Archivverwalter, dem ward bewilligt nicht eine einzige Stenografin, der spüren nicht durfte die Wärme einer jungen Sekretärin noch und gewiss zu teilen sich hat das Büro mit Konzipist und niederen Kommis. Ja, wie, frage ich, wie ist es möglich, dass dieser bessere Laufbursche wahrlich imstande ist, ein ordentliches Schreiben eines Evorat-Mitglieds höchster Instanz vorzuweisen und nun vor mir zu stehen? Starker, richtig? Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen, junger Mann. In dieser Geschichte werden Sie möglicherweise eine Lösung finden. Die Miene des jungen Archivverwalters hellte augenblicklich auf. Er fuhr sich mit dem weißen Glacé-Handschuh über die verquollenen, ungläubigen Äuglein und spitzte in hoher Erwartung die großen Ohren. Herr F. rückte die alte Holzleiter erneut in Position, kletterte bedächtig darauf und begann die Leuchtröhre in der einen Hand, mit der anderen einen weiteren Sockel für das Einsetzen derselbigen vorzubereiten. Da aber sprach Herr F. plötzlich. Entschuldigen, würde der junge Herr die Leiter etwas stabilisieren, während ich mich daran versuche einzusetzen, diese Leuchtröhre? Starker, gespannt auf den Beginn der Geschichte wartend, legte seine Stirn ob der forschen Bitte des alten Mannes in Falten, und auch die säuberlich geschnittenen Augenbrauen, die ihm zusammen mit dem zurückgelegten blonden Haar einen gewollt perfektionierten Schein absoluter Bestimmtheit verliehen, wanderten um ein gutes Stück in Richtung des gepflegten Haaransatzes. Mit graziler Perfektion, der elektrischen Gefahr furchtlos ins Angesicht blickend, säuberte Herr F. daraufhin den Sockel mit den schmutzigen, schon ganz schwarz verfärbten Fingern bar. Dabei fingen an zu zittern sie. Das Zittern wurde stärker und stärker, um kurz darauf von seinen Fingern ausgehend Arme und innerhalb nur weniger Augenblicke den gesamten Körper in Schwingung zu versetzen. Alsbald wankte sogar die kleine Holzleiter, so dass man fürchten müsse, sie würde augenblicklich zur Seite kippen. Als Starker mit beiden Händen sie dann fasste, sich wohl davor hüten, das weiße Hemd und die Ärmel des teuren Sakkos zu beschmutzen nicht, verspürte der junge Mann momentan ein feines, ein sanftes Prickeln, gefolgt von einem starken Vibrieren niedriger Frequenz. Sein Herz raste plötzlich, Schweiß trat ihm auf die Stirn und vor Erschöpfung wäre er beinahe getaumelt und gefallen zurück, hätte er festgehalten, sich an der Leiter nicht. Dann vernahm er ein hohes Klicken. Woraufhin augenblicklich war jenes Gefühl verschwunden, so dass kehrte ein Ruhe in den wirren Geist und ein angenehmes Gefühl zufriedener Mattheit sich ausbreitete von den Gliedern ausgehend, alsbald durchflutend den ganzen Körper. Herr F. stieg endlich ab, kletterte von der wackeligen Holzleiter, um endlich auf selber Höhe mit dem Jüngling stehend, mit dem Schweißtuch in gewohnter Manier sich über die Stirn wischend, Starkers weit aufgerissene blaugraue Augen für eine gefühlte Ewigkeit zu mustern. Es schien dem jungen Mann in dem Moment, als täte der Alte ihm starren tief hinein in die Seele und etwas, das all die Jahre gelegen im Verborgenen, erblickte in diesem Moment der Leuchtröhrenlicht zum ersten Male so kalt und klar. Der Archivar steckte schließlich geschmeidig sich das Schweißtuch in die Tasche am Gesäß, nahm den grauen Mantel von der Lehne des nahen Stuhles, um zu schreiten, gemächlichen Schrittes in Richtung der hohen Doppeltüre. Klick, und es ward dunkel. Klick, und es ward hell. Starker fuhr erschrocken zusammen, ehe ein verwirrter Blick in Richtung des Herrn F., der soeben dazu ansetzte, das Archiv zu verlassen, ihn nach Betätigung des Schalters mit den folgenden Worten zurückholte gnadenlos in das Jetzt des Seins. Erwachen Sie, Herr Starker, es gibt viel zu tun. Die Tür daraufhin fiel hart ins Schloss, doch der Archivar war gegangen. Der junge Starker aber blieb im Archiv, im großen Archiv alleine zurück. Resignierend senkte er den trüben Blick zu lauschen auf das leise Summen der Leuchtröhren. Den staubigen Betonboden betrachtend, ward ihm zusehends klar, die Zeiten als Archivverwalter waren endgültig gezählt. Mit dieser Erkenntnis, die ihm nach anfänglichem Schrecken gar keine so schlimme mehr schien, ging eine innere Ruhe einher, eine Ruhe, in der beständig blinkte ein Funken Hoffnung. Da vernahm er das abrupte Klicken einer Leuchtröhre und ein zufriedenes Lächeln breitete sich aus auf dem makellosen Antlitz des jungen Starker. Er zog die weißen Glacé-Handschuhe aus und legte sie zusammen mit dem makellos gebügelten Sakko auf den alten Stuhl. Dann löste er die säuberlich gebundene Schleife weichen roten Samtes um seinen Hals, knüpfte auf die obersten zwei Knöpfe des weißen Hemds, zog dessen Ärmel hoch und öffnete nicht zuletzt die goldene Schnalle seines ledernen Gürtels, auf der das Emblem der Archivverwaltung darstellte ein von Strahlen umgebenes Buch. Starker griff in die Vordertasche seines Sakkos, um herauszuziehen eine kleine silberne Taschenuhr. Eine Zeit lang beobachtete er noch die regelmäßigen Sprünge des Sekundenzeigers, dabei jedoch die eigentliche Uhrzeit schon gar nicht mehr ablesend. Dann hängte er sie an die Lehne des Stuhls. Das Ticken wurde zusehends leiser, und an dessen Stelle trat alsbald das beständige Klicken der Röhren. Bestimmt ging er zur Leiter. Ende des 5. Kapitels. Ende von Der Archivar. Gelesen von Manuel Schalkhammer.